Die Angehörigen der Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zum 68. Gründungstag der DFARK schrieben am 20. September einen Brief an Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es, der 68. Gründungstag der DFARK sei ein historischer Anlass dafür gewesen, die Macht der einmütigen Geschlossenheit von Armee und Volk um den Marschall Kim Jong-un in die Heimat, um die Stärke von Songun Korea Atommacht im Osten und weltanerkannter Militärmacht vor aller Welt zu demonstrieren. Marschall Kim Jong-un habe im September mit dem herrlichen Atomdonner die ganze Welt in Bewunderung versetzt und den Gründungstag eines starken Landes von Baekdusan ganz feierlich gemacht. Mit einer neuen Legende über die große Liebe zum Volk bringe er den patriotischen Elan aller Armeeangehörigen und des gesamten Volkes vollauf zum Ausbruch. Unter der Führung vom herausragenden Marschall Kim Jong-un würde in den nördlichen Gebieten der Heimat sicher das Wunder des Schaffens des Glücks aus der Not vollbracht. Und das starke Land von Baekdusan würde als ein Land der großen Sonne und als Paradies des glücklichsten Volkes ewig gedeihen. Die Japan-Koreaner würden zum Aufbau eines vereinigten starken Staates von Baekdusan noch eigenartiger beitragen und somit in der großen Kim Jong-un-Ära ein Beispiel für Patriotismus und Treue geben und die Ehre der vorbildlichen Bewegung der Auslandskoreaner verteidigen.